Transparenz für die Ohren. Danke, das wurde mir dann von den Lippen abgelesen, die Aufzeichnung läuft. Ich wünsche euch einen guten Abend, begrüße euch zur, ich weiß immer noch nicht wie vielen Vorstandssitzung des Landesvorstands NRW. Wir haben den 28. März heute um 20.38 Uhr gestartet. Der Vorstand ist aktuell beschlussfähig. Der Link zum Pad, den posten wir gleich nochmal im Mumblechat. Aber da sind schon viele dabei. Beschlussfähigkeit habe ich gerade festgestellt. Die Tagesordnung ist im Pad erkennlich. Und gibt es dazu Ergänzungen, Einwendungen? Ich hätte eine. Ich würde nämlich nachher noch was über ein Bürgerbegehren, was mit von Piraten unterstützt wird, im Kreis Mettmann in Velbert erzählen wollen und für Mitarbeit werben. Das machen wir dann unten unter Sonstiges. So, sonst höre ich jetzt keine Wünsche zur Erweiterung. Dann machen wir die Tagesordnung so, wie sie hier vorgestellt wurde. Dann kommen wir zum Protokoll von der letzten Sitzung. Vielen Dank, dass es gemacht wurde und dass ihr euch das auch alle angeguckt habt. Gibt es da Erweiterungen, Ergänzungen, Kritik, Lob oder irgendetwas? Ein Lob gibt es von mir und keine Kritik, dann ist das Protokoll vom letzten Mal auch einstimmig so angenommen. Gut, dann sind wir schon bei dem, was der Vorstand so in den letzten Tagen bzw. den letzten zwei Wochen gemacht hat. Ich sehe, hier ist schon überall BBT natürlich erwähnt. Der war ja vor 10 Tagen und da waren viele aus NRW. Auch klasse eigentlich für die lange Fahrt nach Nürnberg. Wobei, so lange war es eigentlich gar nicht. Ich bin mit dem Zug 4 Stunden gefahren, eine Strecke. Relativ zügig eigentlich. Ja, also da war ich und dann gab es natürlich hier das große Thema Safe Internet Demo, Organisation und Vorbereitung für Düsseldorf. Dann nach der doch schlecht ausgegangenen Abstimmung war ich in Köln bei der Spontankundgebung und so diverses, was halt immer so anfällt, habe ich auch noch gemacht. Tatjana ist auch schon da und kannst du auch sprechen schon. Ja, genau. Schönen guten Abend zusammen. Tatjana war unter anderem auch zeitweise beim BPT in Nürnberg. Dann am 24. März war ich mit dem Elder in Bonn beim Kreisparteitag, wo es unter anderem auch nochmal um so eine Nachbetrachtung vom BBT, Save Your Internet Demo und so weiter ging und die Aufstellung auch ein bisschen schon mal in Hinblick Kommunalwahl, dann Tickets bearbeitet und ansonsten, ja, Korrespondenz mit sowohl neuen als auch alten Mitgliedern und ja, soweit zuerst mal. Okay, Nachfragen habe ich bei mir jetzt nicht nachgefragt. Das könnten jetzt noch Menschen sagen, wenn sie was wollen. Ich hätte an dich eine Frage. Kreisparteitag wollte ich wissen, gab es da irgendwas Besonderes? Wer war da oder wurde da was gewählt? Wahlen gab es nicht. Es ging eher so um, wie zur Europawahl, so an Aktionen. Ab dem 13. April beispielsweise werden dort Infostände auch an den Wochenenden gemacht. Und dann ging es noch im Hinblick zur Kommunalwahl, ist dort ja die Situation mit der sozialliberalen Fraktion, wie es da jetzt weitergeht. In Diskussion quasi tritt man als die sozialliberalen / Piraten an oder nur die sozialliberalen. Das ist ja immer noch in Klärung, aber letztlich wird man sehen, woran es geht. Aber es sah leicht positiv eher für eine Doppelnennung aus, so mein Eindruck zumindest. Okay. Wenn du, wie soll ich mal sagen, ja, da ist ja sicherlich ein Protokoll gemacht worden. Ich weiß jetzt nicht, ob jemand hier ist bei den Zuhörern aus Bonn oder Tatjana, wenn du darauf achten könntest, ich fände es super, wenn das vielleicht über die NRW-Liste verteilt würde. Vielleicht passiert das automatisch und es ist noch nicht fertig. Aber dass wir da einen Blick drauf haben, dass es hier rumläuft, finde ich gut. Es ist bereits über die Bonner Liste gegangen, ich kann den Link aber gerne nochmal raussuchen. Genau, ich fände es super, wenn das halt, wenn wir in ganz NRW darüber erfahren, weil es ist einfach immer gut, voneinander zu wissen, denke ich mal. Okay, vielen Dank. Ja, aber vielleicht auch von meiner Seite aus nochmal. Ich würde da gerne noch die Vorsicht nehmen, weil Bonn ist ein KV, ein eigener, und ich denke mal, die sollten auch selber die Hoheit drüber haben, wo ihre Protokolle landen und wo nicht. Also ich würde es gerne von deren Seite erst natürlich dann das Okay haben. Also wir posten es gerne hier rein. Es ist also öffentlich über die Bonner Liste gegangen, aber es nochmal über die NRW-Liste zu kippen, halte ich, glaube ich, für too much. Was soll man dazu sagen? Also ich würde schon dafür plädieren, das dann zumindest da anzuregen, und ich fällt deine Begründung spannend, wenn der KV Bonn das nicht auf der NRW-Liste haben möchte. Ja, kein Ding, klar. Also von mir aus gerne, nur halt, die Entscheidung sollte halt bei denen liegen. Gut, soweit. Dann machen wir weiter mit Bali, wenn ich das richtig sehe. Ne? Gibt es eine Wortmeldung? Ja, Frank, vielen Dank. Ich hätte da auch nochmal eine Nachfrage zur KMV Bonn. Also diese Geschichte mit Listenverbindung oder unter anderem Namen antreten und so weiter, die geistert ja nun schon eine Weile, nicht nur durch Bonn, sondern auch ein bisschen über die Regionalgrenzen hinweg. Ich hatte die Bonner auch schon mal eingeladen, dass man zumindest mal hier, sagen wir, das Für und Wider vielleicht mal diskutiert oder zumindest mal vorstellt. Also das könnten ja durchaus Fragen sein oder Fragestellungen sein, die sich der eine oder andere KV oder der eine oder andere Kommunalvertreter auch stellt in vielleicht ein paar Wochen oder ein paar Monaten. Von daher hätte ich das ganz gut gefunden. Also ich sehe das durchaus mit Sorge, dass Bonn sich weiter abkapselt, und überleg mir halt oder würde dich einfach mal fragen, Elda oder Tatjana, wie man diese Mauer mal aufbrechen kann. Also ich würde gerne, dass die halt wieder mit der Partei irgendwie kommunizieren, dass sie halt auch ihre Ideen darlegen. Man kann ja anderer Meinung sein, das ist ja alles nichts Schlimmes. Und vielleicht können wir alle noch was lernen. Genau, Elda, bitte. Meine Beobachtung auf dem Kreisparteitag war jetzt auch die gewesen, dass sich nicht die Piraten Bonn irgendwie von uns abkapseln wollen oder von den Piraten allgemein abkapseln wollen. Es ist eher so, dass natürlich diese sozialliberale Fraktion, die da existiert, auch nochmal zusätzlich da ist, zusätzlich zu den Piraten. Und zwar ist es dort ein Verein, der halt auch politisch aktiv ist. Und dieser Verein ist aber auch überparteilich. Eben nicht nur Piraten sind da drin, da sind auch Mitglieder anderer Parteien mit dran, die aber dann unter diesem Namen Sozialliberale dann auch zur Kommunalwahl wohl auch antreten wollen. Meiner Beobachtung nach hängt es da an einzelnen Personen, dass da tatsächlich der Name Piraten überhaupt nicht reinkommen kann, also quasi eine Listenverbindung, diese Sozialliberalen und Piraten, die dann eben mit / Piraten dann auch antreten sollten. Da gibt es also da schon Streitpunkte, dass der Name Piraten halt nicht in dieser Liste, bei dieser Listenverbindung irgendwie mit auftauchen soll. Was ich auch teilweise auch nicht verstehen kann, was auch an dem Abend auch sehr, sehr, sehr kontrovers und auch sehr, sehr, meiner Meinung nach sogar tatsächlich mit auch guten Beiträgen auch dargelegt wurden. Es lag aber tatsächlich nicht an den Piratenmitgliedern, das muss man dazu sagen, weil die sträuben sich da nicht. Also da gab es eher dieses Pro-Piraten im Namen drin. Worst case könnte sogar passieren, dass dann eben die Piraten alleine antreten. Also es ist noch nicht mal das Entweder-Oder da, sondern ja, es ist quasi noch alles möglich, und das muss alles noch entschieden werden. Das möchte ich auch den Wonnern auch gerne auch nicht nehmen, weil diese Diskussion muss halt da auch stattfinden, damit auch da Klarheit ist, auch für die 5 Jahre danach noch. Ja, völlig klar. Die müssen, da sind die zusammenarbeiten und die auch jetzt natürlich in der Stadt, im Stadtrat arbeiten. Und danke für den Eindruck, dass sie sich jetzt nicht von uns aus hier abspalten wollen. Besuch nochmal, also erstmal danke, dass ihr da wart überhaupt, und ein weiterer Besuch ist sicherlich nicht schädlich. Ich gucke auch mal, was ich da machen kann. Also ich habe auch noch stark dafür geworben, dass sie natürlich dann auch als Piraten Bonn auch an die Öffentlichkeit treten sollten und auch da auch selber aktiv werden. Das heißt, also nicht alles der Fraktion überlassen, sondern auch selber eigene Sachen machen, also auch selber auch eigene PMs schreiben, eigene Aktionen fahren. Das können sie dann natürlich auch ganz gut tun. Also da soll denen ja nicht genommen werden. Und dadurch wird vielleicht auch ein bisschen Öffentlichkeit auch aus Bonn nochmal rausgegeben. Okay, Bernd noch ein. Ja, ich muss aber nachfragen, ob ich das richtig verstanden habe. Du sagtest, die überlegen, ob sie selber auch als Piraten antreten. Das heißt, wir könnten, wenn ich das richtig verstanden habe, wir könnten dann den Fall haben, dass es Piraten innerhalb einer wie auch immer gearteten Fraktion gibt, die quasi unter Plus-Piraten oder aber auch ganz auf den Namen verzichten, also tatsächlich auch noch Piraten, ja, die quasi für eine Listenverbindung antreten. Plus dann könnte es nochmal Piraten als Piraten geben, die als Piraten dann antreten. Habe ich das so richtig verstanden? Ja, es könnte schwierig werden. Es gab einen alten Beschluss eines Parteitages davor, der ganz klar gesagt hat, dass die Bonner Piraten nicht gegen die Sozialliberalen antreten wollen. Das heißt, also so ein Doppelding wird es nach diesem Beschluss nicht geben, außer dieser Beschluss wird nochmal aufgehoben werden. Was auch rein theoretisch auch noch möglich wäre. Also eher unwahrscheinlich, aber es wäre auch noch möglich. Die Frage ist also eher da, darüber streiten sie sich derzeit noch, unter welchem Namen das dann wäre. Es gäbe dann, ich sag mal, der Worst Case würde dann wahrscheinlich eher aussehen, dass es einmal eine Liste Piraten gibt und eine Liste Sozialliberale. Was vermutlich nicht kommen wird, ist die Liste Piraten und die Liste Sozialliberale Piraten. Das wird es vermutlich nicht geben. Klar, weil die ja jetzt die Sozialliberalen heißen. Das wäre ja dann völlig durcheinander. Okay, aber da tut sich was, das ist gut. Damit meine ich, die sind aktiv und das ist immer sehr, sehr zu begrüßen. Und wenn vor allen Dingen, wenn sie halt mit externen Gruppen noch sprechen und sich jetzt schon Gedanken machen über die Aufstellung 2020. Das ist wunderbar. Okay, dann sind wir, also nochmal danke, dass ihr da wart, habe ich gerade schon gesagt. Und die wissen auf jeden Fall, Felix und die anderen, dass sie hier Ansprechpartner haben, falls sie meinen, dass wir ihnen irgendwie helfen können. So, dann haben wir jetzt, wen haben wir denn? Wally war dran, ne? Ja, ich harre aus und warte. Nein, mache ich gerne. Also PolGF nutze ich immer wirklich gerne, um aus anderen Bundesländern etwas zu hören. Das ist immer wieder schön. RT macht jeder von uns. Stammtischspiel ist auch normal. Orga OWL habe ich mich ein bisschen mehr ein bisschen mehr gemacht. BPT ist logisch. Ich hatte selber die STI-Demo und viel Orga und viel Facebook und Twitter mit Interessierten, die das super fanden, dass wir das organisiert haben. Das reflektiert auch den nächsten Stammtisch, den wir haben werden, wo wir viele Gäste erwarten, die auf der Demo waren, mit denen ich viel gesprochen habe und die kommen jetzt zu uns, zumindest erstmal zum Stammtisch. Dann hatten wir gestern eine Drogen- und Suchtpolitik-Sitzung inklusive einer Twitch-TV-Livestreaming-Sendung. Da geht der Dank komplett an Isan und Andreas, die das mitorganisiert haben oder hauptsächlich organisiert haben. Ich habe dann eine Vermittlung zwischen diesem Stream und der Mumble-Sitzung gemacht. Es war ein voller Erfolg, muss ich einfach sagen. Sehr viele positive Rückmeldungen und das sollten wir im Auge behalten. Danke. Oh, Fragen dazu? Immer gerne. Dann ist mir Bernd zuvor gekommen, aber bitte, er hat die gleiche Frage. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber natürlich, wenn du sagst, es war ein voller Erfolg, dann ist natürlich die Frage, woran misst du den Erfolg? Woran kann ich den feststellen? Das ganze Konzept ist mir erstmal nicht so ganz klar, was da passiert. Also Twitch TV deutet ja immer auf visuelle Reize hin. Die kannst du ja im Mumble oder mit einer Telco kaum bieten. Erzähl doch mal, wenn es geht, vielleicht nochmal zwei Sätze mehr davon. Sehr gerne. Also ich messe den Erfolg daran. Wir hatten, das ist ja für so eine kleine Mumble-Sitzung schon schön, wenn du 12 mehr Zuhörer hast auf einem anderen Kanal. Und insgesamt über 220, 230 Erwähnungen und sehr viele Fragen innerhalb der Leute, die sich sonst einfach nur ums Game und YouTube kümmern, die Fragen gestellt haben zum wie arbeitet die Piratenpartei, was macht die Piratenpartei, wie kann man da mitmachen und so weiter. Und das habe ich alles beantwortet. Und von daher sehe ich es als Erfolg, dass mit einer solchen Veranstaltung viel rübergekommen ist und wir wurden anschließend viel gelobt und vor allen Dingen auch wirklich wegen fachlicher Stärke. So, wie das abläuft, es ist nichts weiteres als unser jetziges Mumble, was wir sehen, was live über Stream verfolgt wird, plus die eventuellen Pads, wo wir reinschreiben und so weiter, die zum Mitlesen sind und andere Einblendungen, wenn wir Vermerke machen auf was weiß ich, irgendwelche PDFs oder irgendwelche Bilder oder sonst was, die werden damit eingeblendet. Also ganz andere Leute, die würden sich sowas Langweiliges wie Mumble nicht antun, aber die sind halt Twitch, die sind halt in ihrer Szene und da holen wir sie ab. Und die Frage kam auch, warum wir keinen eigenen Kanal haben. So, ich hoffe, das reicht. Ansonsten weiter Fragen. Ja, bitte, Bernd. Ja, wie ihr wisst, ich bin ja immer gerne bereit und schnell bereit, was Neues auszuprobieren und zu gucken, wie es läuft. Alles wieder einstampfen kann man dann schnell. Das ist, wäre auch nicht das Problem. Ich würde vielleicht mal zumindest mal in die Diskussion schmeißen. Ich weiß nicht, wie lange ihr das vorab geplant habt, das zu machen, ob das spontan war oder ob ihr da schon meinetwegen wochenlang irgendwie eine Orga haben musstet oder so. Ich würde vorschlagen, einfach mal zu Testzwecken, vielleicht mal eine der nächsten LAFO-Sitzungen, das entsprechende Verfahren auszuprobieren. Also sprich, die AG Drogen- und Suchtpolitik als Vorbild zu nehmen und nächste, übernächste, je nachdem, wie gesagt, wie viel Vorlauf da notwendig ist, nächste, übernächste LAFO-Sitzung halt unter ähnlichen Voraussetzungen oder unter den gleichen Voraussetzungen zu gestalten. Genau, ich habe auch, als ich das von Bali hörte, also auch eine klasse Idee, gut, dass er das gemacht hat, bei AG Technik schon mal angefragt und angeregt, dass man sich da nochmal Gedanken macht über unsere Tools. Man kann das natürlich konkret hier jetzt genauso machen, wie Bali es gemacht hat. Nein, ich habe da gibt es auch noch ein paar technische Brücken. Das war jetzt die Frage an die AG-Technik. Nein, ich habe es nicht gemacht. Ausrufezeichen. Das war eine Sache, Isan hat irgendwann mittags oder sowas einen Tweet gemacht. Und dann kamen Rückfragen. Andreas hatte auch irgendwie ein bisschen mitgemischt. Auch wegen dieser anderen Causa, die ganz am Anfang heute schon mal da war. Und dann wurde einfach, ich glaube, es war so gesagt, ja, pass auf, dann, wenn euch das alles so interessiert, wie wir arbeiten, dann streamen wir das heute Abend. Es war für eine einzelne Person, die gesagt hat, jawohl, dann streame ich das heute Abend und gut. Alles andere kann euch dazu, glaube ich, eher Isan und Andreas sagen. Das können wir vielleicht im Nachhinein machen, aber ich habe das Format gestern für sehr gut gehalten. So, ich bin nicht schuld. Ich habe nur mitgemacht. Aktiv. Kurze Anmerkung, Twitch finanziert sich mit Werbung. Wir können, glaube ich, nicht steuern, was unsere Besucher des Streams an Werbung präsentiert bekommen. Also das sollte man vielleicht noch bedenken. Ich hätte gerne was dazu gesagt. Danke für deswegen sitze ich nämlich hier im Raum. Und jetzt sehe ich gerade auch, dass entsprechend Raum voll ist. Bestenfalls, mach mal bitte. Dankeschön. Also, ich hörte gerade, was die Vorbereitungszeit, also die Frage zur Vorbereitungszeit. Die Isan hat wie üblich über den Twitter-Account unsere AG-Sitzung angemeldet. Das hatte mehr Resonanz als in den letzten Monaten aus gegebenen bekannten Gründen. Und dann hat sich einer angeboten, hat gefragt, ob er das über Twitch streamen sollte. Und dann habe ich ihn angeschrieben und gebeten, er möge doch in die Sitzung kommen, in Mumble. Und lange Rede, kurzer Sinn, er war dann da. Und dann habe ich gesagt, gerade bei der AG Drogen- und Suchtpolitik, sensible Themen und im Zweifel auch persönliche Geschichten, die da aufkommen könnten, haben wir Abstimmung gemacht und das Ding ist dann durchgegangen und haben gesagt, okay, mach. Und 4 Minuten später waren wir online mit Protokoll, live. Das Schöne einfach an dieser Geschichte ist, also man muss sich einfach vorstellen, wir waren im Mumble vielleicht im 6 und du hast die doppelte Anzahl eben auf dieser Plattform. Das ist natürlich schon geil. Was auch schön war, es sind eben Fachfragen aufgekommen, die man direkt im Stream beantworten konnte. Ich glaube, das ist auch ziemlich gut angekommen. Und ich weiß nicht, ob sich eine LAFO-Sitzung tatsächlich für sowas eignet. Ich denke, das sollte man schon eben mit Themen bespielen. Ist meine Meinung. Danke dafür. Das ist sicherlich auch ein Punkt, der zu bedenken ist, wobei ich grundsätzlich schon auch in die Richtung denke, was Bernd sagt, weil es geht ja auch um die Arbeitsweise. Wie arbeitet eine Partei? Wie gehen wir an Themen ran? Wie sind wir organisiert und so weiter? Wie kann man sich hier beteiligen? All solche Sachen. Und das halt auch mal rüberzubringen, ist schon auch ein Punkt. Die fachlichen Diskussionen in der AG-Sitzung ebenfalls ist eine andere Thematik. Ob wir das jetzt unbedingt in 14 Tagen machen müssen oder halt uns das nochmal genauer angucken und ein bisschen vorbereiten, ist nochmal ein anderes Thema. Ich finde es aber auf jeden Fall gut, auch das mal zu versuchen, um halt auch irgendwo hinzugehen. Ich meine, Technik, wenn solange sich die technischen Möglichkeiten bieten, sollte man sie nutzen. Immer darauf zu warten, dass hier Menschen, auch Thema Neumitglieder, haben wir ja nachher noch, sich diesen wunderschönen alten Mabel-Client installieren. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, wenn es sich ergibt, ist aber auch halt, wie gesagt, irgendwo hinzugehen, wo schon Leute sind. Beide Wege sollten wir versuchen. Okay, Waldi, wolltest du noch einen Satz dazu sagen? Nee, es war... Also hat es gerade rot geleuchtet. Entschuldigung. Nein. Ich fand das einen positiven Anreiz. Und ich sage nicht das eine oder andere, sondern... einen Schritt zuzugehen und das andere erstmal beibehalten, weil es sich, bewährt, hätte ich jetzt fast gesagt. Also langsam hat sich das bewährt, dann haben wir schon eine Menge gehört, aber Helga, du bist auch noch dabei dran. Ja, so ein bisschen was habe ich auch getan. Also ich war ebenfalls beim Team Beuge 11 letzte Woche. Konnte jetzt bei der letzten Sitzung, also diese Woche, nicht ganz gut mitarbeiten, weil ich parallel dazu noch lauter Anfragen über Twitter und andere Dinge mitbearbeitet habe, die ich bei mir unter etwas Social Media Mitgliederbetreuung reingepackt habe. Also auch Interessierte und also Neumitglieder und auch Interessierte, demnächst Mitglieder hoffe ich zumindest, die dann auch mal an Orte unterzubringen, bei denen sie vielleicht auch wirken können. Ich habe mich unter anderem für einige VKV stark gemacht, die noch keinen eigenen P-Shop-Zugang haben oder irgendwie auf irgendeine Art und Weise nicht drankommen, dass sie zumindest dann ihre Bestellungen, die sie haben wollen, auch bekommen können. Dann war ich neben dem Bundesparteitag in Nürnberg natürlich dann auch auf der Save the Internet-Demo in Nürnberg und ich war auch am Samstag auf der Save the Internet-Demo in Dortmund und habe auch dort einen sehr kurzen Redebeitrag auch darlegen können. Ich hatte auch davor noch Telefonate geführt bezüglich dieser Demo und auch vieles andere und auch wie gerade besprochen schon auf dem tollen Kreisparteitag der Bonner Piraten war ich dann auch noch anwesend und konnte da auch noch die Meinung des Landesverbandes und auch von uns als Landesvorstand dann auch bezüglich dieser Kommunalwahl 2020 Thematik da auch noch mit einbringen. Ich halte mich da mal kurz. Okay, vielen Dank dafür. Da hat man jetzt schon einige Punkte von besprochen, deswegen keine Rückfragen. Alles klar. Und Bernd, du möchtest bestimmt sagen, dass du ein paar Dinge ins Pad geschrieben hast, oder? Unter anderem ja. Also ich muss als erstes sagen, die letzten zwei Tage waren echt anstrengend, aus nachvollziehbaren Gründen. Wir kommen langsam zu einer Lösung, ja, zu einer, glaube ich, auch vernünftigen Lösung, die uns allen weiterhilft und uns allen weiterbringt, aber das nur so am Rande eingeschoben. Ja, Sachen, die ich getan oder nicht getan habe, schon im Bett, wie immer. Es gibt eine Sache, auf die ich besonders eingehen möchte, das ist die LAFO-Sprechstunde, sowohl in der vergangenen als auch in den kommenden Wochen. Nachdem also sich die Resonanz nicht mehr erholt hat, auch nicht mehr neu eingestellt hat, werde ich dort mindestens mal eine kreative Pause einlegen. Das heißt, die nächsten LAFO-Sprechstunden werden so ablaufen, wie ihr das aus den Jahren zuvor alle kennt. Es wird eine LAFO-Sprechstunde im eigentlichen Sinne geben. Dann gibt es Fragen an den LAFO oder auch nicht. Und dann ist diese Sprechstunde dann auch beendet. Bezüglich der kreativen Pause überlege ich gerade, ob man eventuell mit geändertem Konzept nochmal neu aufstartet, möglicherweise. Keine Ahnung, so im Spätfrühling, Frühsommer, sowas vielleicht in der Preislage. Oder ob man das vielleicht gleich ganz auf eine ganz andere Plattform mit geändertem Konzept überführt. Da bin ich mir noch nicht klar, da mache ich mir aber Gedanken drüber, aber die Sprechstunde wird zumindest bis auf Weiteres in dieser Form nicht mehr stattfinden. Okay, ja, das kann man mal ganz einfach so stehen lassen, weil zum einen glaube ich, dass die Aufmerksamkeit für die Buchvorsitzung in den nächsten Wochen ja auch nicht ganz so ohne sein wird. Punkt eins, aber davon ganz unabhängig, so ein Konzept oder sich einfach nochmal Gedanken zu machen und dann frisch an was Neues ranzugehen, ja, klingt spannend. Aber vielen Dank dann für bis hierhin sowieso. Also die ganzen Sprechstunden vorher. Sehr gerne. Hat ja auch Spaß gemacht, durchaus. So, dann sehe ich, klar, Ralf arbeitet wie immer. Ich habe heute Mails von 4 Uhr morgens bekommen. Das ist ungesund, aber okay. Deswegen ist aber auch jetzt auch nicht hier. Ist okay, frei. Also Basti und Christian sind entschuldigt. Dann sind wir durch. Die Berichte zur Statistik bitte ich dann aus dem Patch zu lesen und komme zu der Zeile 115 und möchte da, beziehungsweise 116, möchte da ein bisschen protestieren, weil es gibt einen Beschluss, den wir angenommen haben, der besagt, dass halt trackende, ich kann jetzt nicht genau zitieren, aber trackende Tools hier nicht mehr verwendet werden sollen. Und ich würde Google Docs auch dazu zählen. Und ich würde bitten, dass wir hier prüfen. Wir haben Open Exchange, wir haben Tabellenkalkulation bei Open Exchange. Da muss man sich nochmal einloggen, ob denn nicht dort das Gleiche erzielt werden kann, wie jetzt hier mit dem Google Docs Spreadsheet. Eine Wortmeldung von Bernd, bitteschön. Ja, muss ja sein. Ich habe den Link reingestellt. Ich hatte in der Vergangenheit die VK-Vorstände immer fein säuberlich mit einer Tabelle, also quasi eine Pseudotabelle in dieses Pad eingetragen. Das ist relativ zeitaufwendig, zumal du nicht einfach aus einer Excel oder auch meinetwegen aus einem OpenOffice aus einer OpenOffice-Tabelle das Ganze einfach so rüber kopieren kannst. Das frisst das Pad nicht. Da gibt es dann Zeilenumbrüche und weiß der Teufel was. Jedenfalls muss das alles nachgearbeitet werden. Das wäre so zumindest mit einem Link auf Google Docs oder ähnliche Tools ist es wesentlich einfacher. Mir war dieser Beschluss nicht bekannt, gebe ich ehrlich zu. Wenn es eine einfache Möglichkeit gibt, das per Open Exchange zu machen, jederzeit gerne. Wenn, ich weiß nicht, wie die Versorgung der Mitglieder mit Open Exchange ist. Ich weiß nicht, ob die Niederschwelligkeit ähnlich ist wie bei Google Docs. Da muss ich ja nur den Link anklinken. Wenn das bei Open Exchange oder ähnlichen Tools ähnlich ist, dann habe ich auch kein Problem, das anders zu machen. Vielleicht gibt es ja auch die eine oder andere Wortmeldung dazu, Meinungen oder Ansichten darüber. Oder die VK-Vorstände interessieren sowieso keinen Menschen, dann muss ich gar nicht eintragen. Also geht ja auch. Ali, bitteschön. Ja, ich muss da Bernd zustimmen. Die Niederschwelligkeit ist durchaus durch diese einmalige Verlinkung von Google dort gegeben. Und da muss man mal einmal kurz über seinen Schatten springen, finde ich. Auch wenn wir das angenommen haben. Also es vereinfacht die Arbeit. Und bevor er sich jetzt 2 Stunden irgendwo anders dran setzt, hat er Wichtigeres zu tun, als das wieder zu konvertieren und irgendwo in Einlass einzubauen. Ich lasse euch mal. Bitte schön, Bernd. Ja. Nee, was ich vergessen hatte, wir verwenden auch problemlos Google Docs im Schatzmeisterclub und da gab es bisher weder Einschränkungen, Einwendungen gegen noch sonst irgendwas. Deswegen bin ich halt auch etwas überrascht, ob dieses Beschlusses, anscheinend wird es an anderen Stellen halt auch völlig problemlos verwendet. Okay, ich hatte jetzt eigentlich überhaupt nicht vor, hier irgendwie eine Grundsatzdiskussion anzufangen. Werde ich auch nicht. Aber es ist so ein Punkt, wir Piraten haben ja so ein Wahlprogramm, und nicht nur ein Wahlprogramm, wir haben auch ein Grundsatzprogramm und wir haben bestimmte Vorstellungen, wie wir halt hier arbeiten wollen und wie wir unsere Tools nutzen. Und dann kann man nicht sagen, finde ich, ja, das ist jetzt so einfach da mit Google und mit Facebook und mit WhatsApp, dann machen wir das halt. Weil ist ja so einfach. Aber dann wollen wir trotzdem, wenn wir in den Wahlkampf gehen, hier sagen, Moment, wir dürfen hier nicht, wir sind gegen Tracking und müssen Privatsphäre sichern und solche Sachen. Das passt dann halt irgendwie nicht zusammen. Und meistens hängt es eigentlich daran, dass man sich mit den eigenen Tools oder überhaupt mit Alternativen überhaupt nicht beschäftigt hat. Das beste Beispiel ist ja halt immer hier Doodle mit Doppel-O und mit U. Beziehungsweise noch andere Tools, die auch ein bisschen netter und ein bisschen bunter sind, die aber halt hier datenschutzfreundlicher herkommen als das US-Doodle. Da kennen die meisten eigentlich den Unterschied und wie einfach es ist, andere Tools zu benutzen. Und das ist hier auch der Fall. Das gehen wir einfach mal zusammen durch. Und was die Möglichkeit angeht, hier für Piraten mit OpenExchange zu arbeiten, jeder, der eine Piraten-NRW-Mailadresse hat, kann eine ganze Menge Tools nutzen, die er wahrscheinlich überhaupt nicht kennt. Und er kann sich mal in das Portal OpenExchange einloggen über den Browser, über den Zugang mail.piratenpartei-nrw.de mit seinem Account, mit seinem E-Mail-Account. Und da wird vielleicht eine ganz neue Welt aufgehen. Und das machen wir einfach mal, Bernd, und dann zeige ich dir, wie du da mit der Tabelle startest. Aber du hast noch eine Wortmeldung. Ja, danke. Also ich weise ausdrücklich darauf hin, ich habe das hier nicht angefangen. Also ich habe diese Diskussion nicht angefangen. Das sage ich erstmal gleich vorab. Aber es ist tatsächlich so, also bis ich OpenExchange davon gehört habe und das kennengelernt habe, da war ich keine Ahnung, das ist noch gar nicht so lange her. Ja, also das ist sicher kein Tool, was ich behaupte einfach mal, was jedem so bekannt ist, was jedem auch aus dem FF bekannt ist, was jeder irgendwie täglich nutzt, sondern da reden wir, ich kann mich an meine Technikschulung als Neumitglied erinnern, da reden wir in der Regel über ganz andere Programme und ganz andere Applikationen. So, von daher, nochmal, ich finde das okay. Ich finde das auch gut, wenn man das pusht. Ich finde das auch gut, wenn man die Benutzung pusht. Gar keine Frage. Ich möchte allerdings zumindest mal anmerken, ja, meinetwegen mag das auch in einem Grundsatzprogramm stehen. Meinetwegen mag das auch das Selbstverständnis der Piraten, Vorsicht, Partei sein, ja. Aber wenn so gut wie jeder Pirat in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen rumfegt, ja, um sich mit anderen Piraten wohlgemerkt, mit seinem Kreisverband, mit seinem Kreis-, Landes- oder sonst was Vorstand austauscht, ja, wenn man problemlos bei Facebook ist und bei allen möglichen anderen dieser Anwendung, ja, dann haben wir, glaube ich, ein anderes Problem, als dass wir jetzt hier über Google Docs reden, während alle anderen locker mal ihre Daten bei Facebook und bei ähnlichen Konzernen abladen. Dann, glaube ich, muss man diese Diskussionen auch noch mal anders führen oder auch noch mal ganz anders aufmachen. Ich sage es noch mal, ich würde mich, was die Benutzung von Google Docs oder meinetwegen Open Exchange angeht, würde ich mich auch über Beiträge aus dem Zuhörerraum freuen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich weiß auch nicht, wie die Idee dahinter, also der Benutzung dann dahinter ist. Auch diese Zahlen sollen ja zugänglich sein. Wenn Open Exchange keine hat oder keiner bedienen kann und dann die Beschwerden kommen und gesagt wird, ja, was ist das, was soll das? Ich brauche dringend den Stand, aber weiß gar nicht, was ihr da jetzt veranstaltet. Dann schießen wir uns damit ins Knie. Gleichwohl. Ich habe überhaupt kein Interesse, auf Google Docs zu bleiben, wenn es bessere Sachen gibt. Mir ist das völlig wurscht. Ich möchte nur, dass die, sagen wir so, da, wo die meisten Leute drauf zugreifen können, dass ich das da auch zur Verfügung stelle. Genau. Und es geht jetzt eben nicht darum, jetzt hier eine Grundsatzdiskussion anzufangen. Und ich würde wirklich jetzt auch nicht diskutieren wollen darüber, weil hier wird jetzt diskutiert von Leuten, die überhaupt nicht wissen, um was es geht und was sie machen können. Bernd, du hast gerade viele Dinge gegen Open Exchange gesagt, obwohl du es halt noch gar nicht benutzt hast. Ich würde sagen, wir gucken uns das an und sehen, ob es tauglich ist und dann reden wir weiter. Es macht jetzt hier einfach keinen Sinn, über Dinge zu reden, die halt keiner kennt. Aber wenn bestenfalls dazu noch ein Wort hat, dann möchte er jetzt wieder sprechen. Dankeschön. Ich möchte nur zwei Sätze loswerden. Bernd, nur weil andere Menschen mit ihren Daten ziemlich dümmlich und ungeschickt umgehen, heißt das noch lange nicht, dass wir das fortführen sollten, sondern im Gegenteil. Ich denke schon, dass wir da auch was unsere Arbeitsweise betrifft, schon, ich sag mal, programmgemäß vielleicht auch unsere Tools ausnutzen und benutzen. Danke. Okay, danke. Nee, keine Wortmeldung mehr, bitte sieh mir das nach, weil das würde jetzt hier ausufern. Es ist vor allen Dingen immer eine Sache der Gewohnheit. Das ist doch, das wissen wir doch auch alle. Und lass uns das einfach mal angucken und wenn wir wissen, was geht und was nicht geht, dann sehen wir weiter. Dankeschön. Dann wären wir jetzt, jetzt keinen wilden Widerspruch höre bei dem Termin. Möchte die jemand vorlesen oder nehmen wir die so, wie sie im Pad stehen? Weil das sind eine ganze Menge im Moment. Also nehmen wir die so, wie sie im Pad stehen, okay? Und dann sind wir beim Thema Workflow seit der letzten Sitzung. Gibt es denn da was Neues zur Übersicht der Kreisverbände zum Beispiel? Aktuell keine Neuheiten, die mir bekannt sind. Doch, eine Sache ist schon, also ich habe unter dem Punkt Beauftragungen ist etwas in Arbeit in Zukunft. Und zwar sollen ja noch bestimmte Ausschreibungen noch stattfinden. Genau, da kommen wir, glaube ich, gleich noch zu. Okay, das heißt, dann sind wir jetzt flugs bei den Anträgen. Ganz auf die Schnelle. Da haben wir einen Finanzantrag Nummer 320726. Da geht es um Giveaways und Gebühren für die Europawahl. Das ist, der ist relativ kurzfristig hier reingekommen, vor 3 Tagen und konnte jetzt, oder vor 2 Tagen, und hat irgendwie den Umlauf nicht geschafft, weil der übersehen wurde, glaube ich. Gibt es dazu noch was zu sagen? Antragsteller im Raum vielleicht? Wobei der Antrag ist eigentlich selbst erklären. Nee, ist nicht da. Ihr habt euch den angeguckt. Budget ist, glaube ich, vorhanden. Gibt es da Widerspruch oder können wir den annehmen? Von mir aus können wir den annehmen. Kein Widerspruch. Möchtet ihr, dass das einzeln abgefragt wird jetzt? Ich gehe davon aus, dass es einstimmig ist und gut. Hatten wir ja schon in der, also ein paar, die abgestimmt haben im Umlauf, haben das schon für ja bestimmt. Ich bin für einstimmig, wir können es auch abfragen. Genau, gibt es irgendjemand von uns 5 hier, der sich jetzt enthalten möchte? Das ist nicht der Fall, dann ist es einstimmig angenommen. Kommen wir zum nächsten Antrag. Das ist keine Nummer. Ach, das, okay. Ist Sandra da? Die wollte, glaube ich, etwas dazu fragen oder sagen. Kann jemand was zu dem Antrag in Zeile 175 sagen? Marco, bitteschön. Ja, eigentlich nur, dass ich Sie gebeten hatte, euch dazu noch eine E-Mail zu schreiben, damit sie auch eine Ticketnummer hat, weil sie hatte das einfach ins Wiki reingeschrieben, ins Protokoll und ja, weiß nicht, ob ihr eine Mail bekommen habt, sonst weiß ich da auch nichts. Ich hatte jetzt gedacht, dass sie ist ja auch da. Okay, wo? Cassandra, bitte einmal ins Mikro. Ach, mein Gott, ja, alles klar. Ich habe im Pad gelesen und war jetzt total gespannt. Guten Abend zusammen. Ja, guten Abend, Sandra. Ich habe eine Mail habe ich jetzt nicht bekommen. Möchtest du noch mal was zu deinem Antrag sagen? 300 Euro für einen Infostand 1. Mai. Ja, das ist ein wichtiger Termin hier in Krefeld für die Piratenpartei. Und der wird immer wichtiger, weil ich habe 4 Anmeldungen für einen Stammtisch in Krefeld. Und ich bin furchtbar stolz, der wird am 11. April stattfinden. Und da werde ich dann auch wohl Unterstützer drunter finden. Und dazu möchte ich dann noch eine Pressemitteilung machen. Ihr wisst, der 1. Mai in Krefeld ist immer wichtig. Daneben ist noch das Fest ohne Grenzen. Damit wir wenigstens in Krefeld ein bisschen sichtbar bleiben, habe ich das die letzten Jahre immer mit Duisburg organisiert. Jetzt versuche ich es alleine. Das Einzige, was mir dazu fehlt, ist mein Infostand. Den habe ich nach Duisburg ausgeliehen. Der sollte letzten Sommer eigentlich mitgebracht werden. Der war nicht da. Das war nur der Duisburger Stand. Den habe ich dann auch nicht behalten dürfen. Wollte ich auch nicht, weil der ist kaputt. Der Krefeller ist komplett. Ja, so sieht der Stand der Dinge aus. Und ich möchte den 1. Mai unbedingt machen. Ja, 1. Mai ist ein wichtiger Punkt auf jeden Fall. Bernd, bitte. Ja, Sandra, finde ich gut. Also du hattest ja die Situation in Krefeld seinerzeit auf der Marina in Bochum schon eindringlich beschrieben. Jetzt frage ich mich, also offensichtlich, du hast selber einen Infostand dann quasi in Krefeld, so dass die erste Frage die andere ist. Wenn du ganz alleine bist, machst du dann den Infostand ganz alleine oder wie muss ich mir das vorstellen? Dazu wollte ich nach euren Fragen einen Aufruf starten. Man hatte mir zugesagt, dass ich Hilfe von auswärts bekommen würde. Ja, da ist dann wichtig, wer das zugesagt hat. Der sollte das dann auch liefern. Schade, dass Christian jetzt nicht hier ist, weil der könnte sicherlich noch koordinieren, was jetzt mit den Materialien von Duisburg ist. Hattet ihr schon Kontakt zusammen? In letzter Zeit weniger, aus Gründen. Ja, ich meine jetzt speziell mit Christian hier vom Vorstand. Ja, wenn es um Drogen- und Suchtpolitik geht, dann schreibe ich den am besten mal an. Okay, aber da ist auch Reinhard Beckmann auch. Ja, wohnt in Duisburg. Kannst du unterstützen? Darüber möchte ich über Sender nichts sagen. Ist eine persönliche Sache. Bei uns in Duisburg ist zurzeit Funkstille, aber darüber will ich jetzt nicht reden. Ich habe gleich noch mehr, unter Verschiedenes. Du hast dich jetzt gerade im Sprechenraum bewegt. Ja, ich wollte nur sagen, dass bei uns in Duisburg eine große Funkstille ist und ich auch nicht viel weiß, außer dass wir uns auch versuchen, am 30. April zusammenzurauchen. Ja, gut. Dann ist das nicht so viel weiter jetzt gerade. Dann müssen wir uns mal müssen wir das im Auge behalten. Quasi erstmal danke für den Vorstoß, Sandra. Und ich würde dich bitten, ich kriege mal einen Hinweis an Christian hin, dass ihr mal sprecht miteinander. Ich werde es tun. Ich schreibe ihn an und dann entscheide ich, ob wir mal ins Mumble gehen oder nur schreiben oder so. Ich kenne ihn ja schon ganz gut. Okay, danke dafür. Sonst musst du bitte nochmal Alarm klingeln. Und was die Vorbereitung angeht, Europawahlflyer werden auf jeden Fall gebraucht. Und ich wäre dafür, den Antrag anzunehmen. Ich würde allerdings auch versuchen, auf den Leihwagen zu verzichten, weil du brauchst Menschen, die dir helfen. Und hoffe mal, dass es auch geht, ohne dass ein Leihwagen angemietet wird. Wie gesagt, am 11. April findet der erste Stammtisch wieder statt. Ich habe 4 Anmeldungen. Von einer Anmeldung weiß ich, dass da ein Auto zur Verfügung ist. Ich habe jetzt die ganz große Hoffnung, dass unter den 4 Leuten einer ist dabei, der studiert Politikwissenschaften. Der will mich auf jeden Fall 100% am 1. Mai unterstützen. So, was jetzt mit den beiden anderen ist, muss ich abwarten. Und ich will eine Pressemitteilung dazu schreiben. Schon mal Vorwarnung an Wacko. Ich werde alles reinpacken mit allen Informationen dazu. Dann werde ich dir das schicken und dann bitte ich dich, dass über die. Ich habe keinen Presseverteiler, ihr müsst mir helfen. Das geht dann einen ganz normalen Weg, wie hier auch Pressemitteilungen halt in NRW laufen. Da wird ein Text gemacht, da hilft dir Wacko sicherlich, hoffe ich einfach mal, da stelle ich einfach mal und dann gucken wir, wie wir die abschicken können. Gibt es denn lokalen. Gibt es einen lokalen Presseverteiler für Krefeld oder würdest du vorschlagen, dass man direkt an die beiden Lokalredaktionen, die es wahrscheinlich nur gibt, herangeht? Da gibt es Lokalredaktionen und es gibt diese Stadtteilzeitungen oder wie man das nennt, Stadtspiegel und der andere fällt mir jetzt nicht ein, aber findet ihr bestimmt. Okay, Wacko ist im Sprechenraum, dann würde ich aber tatsächlich vorschlagen, da direkt vorzugehen und nicht so einen Versand zu machen. Wacko, bitte. Keine Ahnung, also ich kann im Pad ein bisschen mit Texten und was versenden an Krefelder Adressen kann ich nicht. Was mir aber ganz wichtig wäre, weil sonst wird dieser Antrag, also der ist jetzt nur im Pad, Sandra, du musstest dringend die Mail schreiben. Ich hatte dir das auch in MetaMouse geschrieben gestern. Dein Antrag braucht eine Ticketnummer, deswegen musst du einmal an Vorstand@ schreiben, sonst haben wir nichts, um es dann an die Schatzmeisterei weiterzuleiten. Oh, sorry, das ist wieder mein Technikproblem. Ich werde mich bemühen morgen. Ich lade einfach den Text an Vorstand@ und bitte den Leihwagen streichen. Und nur damit das nicht falsch verstanden wird, wenn sich jemand findet, also erstmal, wenn mit dem Auto gefahren werden muss und jemand ist da mit dem Auto und macht das, dann kann der natürlich auch Kilometergeld berechnen, wenn das notwendig ist. Mir ging es halt nur darum, dass ein Leihwagen für so eine kurze Strecke doch ein bisschen zu aufwendig ist und dann sollte man lieber das Kilometergeld berechnen. Kurze Strecke ist für mich 7 Kilometer eine Fahrt. Und wenn ich mit meinem Kleinwagen zweimal fahren müsste, das wäre sehr viel Zeitaufwand. Wir waren jetzt durch, Bali. Du hattest noch was? Ja, schick einfach das, was hier steht, per E-Mail an den Vorstand und setze ein Max, also maximal 300 Euro für und so weiter ein. Und dann wird das seinen Weg gehen, da bin ich mir ziemlich sicher. Genau, und ich würde auch sagen, dann machen wir daraus ganz schnell einen Umlauf. Genau, dann, also wenn da jetzt ein Max steht, 300 Euro, dann bin ich dafür. Und wenn wir noch eine Ticketnummer bekommen, erst recht. Okay, ich werde mich morgen bemühen. Danke euch und schönen Abend noch. Danke auch für deine Initiative. Okay, dann sind wir jetzt in der Zeile 202 beim Finanzantrag 320916 VKV Herne. Ist jemand da, der den vorstellen möchte? Barco, bitte. Ihr müsstet bitte noch sagen, was ihr mit dem Antrag jetzt, der anscheinend kein Antrag war, weil es kommt dann ja noch ein Antrag, den ihr im Umlauf beschließt, was das jetzt wird. Ist der zurückgezogen oder vertagt oder? Okay, Entschuldigung, ja, fürs Protokoll. Ich würde den Antrag jetzt als Non-Paper beziehungsweise Nicht-Antrag. Ich weiß jetzt nicht, wie man das protokollmäßig darstellen kann, aber am besten zieht Sandra ihn zurück und reicht ihn dann nochmal richtig ein. Ja, da er kein Antrag ist, braucht er nicht zurückgezogen werden, aber okay, so halten wir das jetzt fest. Der kommt neu, wird neu gestellt. Naja, es steht unter Antrag, dann hat er die formalen Erfordernisse nicht erfüllt, von daher fällt er dann eh raus. Also als Antrag. Genau, aber Sandra wird den Antrag neu stellen, steht jetzt drin und ist alles gut. Okay, das Thema VKV Herne. Kann da jemand, ich meine, es steht alles drin im Antrag. Gibt es irgendwelche Anmerkungen dazu? Das gibt es nicht. Es gibt aber schon zwei, die abgestimmt haben. Ich denke auch, das ist ein guter Ansatz. Die Unterstützer gibt es. Ich weiß gar nicht, warum wir das im Umlauf nicht beschlossen haben, weil es so kurzfristig eingereicht wurde anscheinend. Ich wäre auch dafür. Also dann gibt es Gegenstimmen. Ja, bitte. Ja, nee, keine Gegenstimme. Ich kann nur der Form halber und der Vollständigkeit halber anmerken, dass das Budget ausreichend ist für diesen Antrag und aus Budgetgründen auch nichts dem nichts entgegensteht. Okay, danke. Damit ist der angenommen. Und damit wären wir bei den Finanzanträgen. Okay, Entschuldigung, Isa. Tatjana, was Abstimmung brauche ich noch? Dafür. Sollte nicht übersehen. So. Gut, dann kommen wir jetzt zu den Umlaufbeschlüssen seit der letzten Sitzung ab Zeile 260. Ich sehe da einen Mitgliedsantrag. Marco, bitte. Ja, vielleicht geht das schneller, wenn ich eben ganz kurz sage, als Beauftragte, um Umlaufbeschlüsse vorzulesen. Es gab einen Antrag von dir, Frank, über 1.000 Euro zu der Demo Save the Internet in Düsseldorf. Für LKW-Material, Ordnerbinden und so weiter, wo noch nicht klar ist, wie viel Geld wir aus dem großen Pott von Safe Internet bekommen. 1.000 Euro habt ihr angenommen und ansonsten habt ihr 16 neue Mitglieder im Landesverband aufgenommen. Genau. Ja, bitte? Ach, das war's. Okay. Genau, da jubeln wir alle. Zu dem Safe Internet Düsseldorf kann ich sagen, das wird ungefähr die Hälfte sein, die vermutlich den Landesverband belasten wird, die Hälfte der Summe. War das eine Wortmeldung oder ist das noch eine alte, die da im Channel ist? Was, hast du mich gerade angesprochen? Ja, okay, das war dann wahrscheinlich eine alte, 2 Minuten alt. Ja. Okay, dann sind wir jetzt mit den Anträgen soweit durch. So langsam nach unten scrollen, Moment. So, fertig, glaube ich, ne? Dann sind wir in Zeile 542 zum Thema Sonstiges. Da fände ich schon gut, wenn wir nochmal eine neue Überschrift nehmen, weil es ist ja nicht Sonstiges. Es kommen jetzt immer noch wichtige Sachen und keine Restbestände hier. Und die Zeile 543, da ist der Antrag zur Tagesordnung. Aber wir haben eine Meldung im Sprechenraum. Reinhard, was gibt's? Ja, ich hatte einige Mitglieder des Landesvorstands angeschrieben, also des Vorstandes, weil ich eine Unterstützung haben wollte für einen eventuellen Finanzantrag. Namen werde ich jetzt mal nicht sagen. Ich habe bis dato noch keine Antwort bekommen. Ein Kollege ist jetzt anwesend, den ich angeschrieben habe. Und ich wollte ihn mal fragen, ob er seinen Briefkasten noch nicht nachgeguckt hat. Weil es macht meiner Meinung nach keinen Sinn, den zu stellen, wenn ich... Also eine Unterstützung habe ich schon aus Rheinland-Pfalz für meinen Antrag. Es geht sich also um die Thema BGE. Und ich habe das auch genau, ich habe die Anträge schon geschrieben, die sind auch fertig, nur ich brauche jetzt Unterstützer und habe den Kollegen schon mal die Anträge geschickt. Jetzt wollte ich mal einen Kollegen fragen, ob er den schon gesehen hat. Der ist gerade wieder eingetrudelt, er. Kann hier jemand helfen? Ich weiß, was ich. Wenn du den Kollegen nicht nennen kannst, dann kann er auch keine antworten. Ja, du redest gerade, da warst du. Du hast ihn mir gestellt, oder was? Ich habe dir eine Mail geschrieben. Ah, okay. Nee, dann habe ich das nicht gesehen. Dann würde ich dich bitten, das gegebenenfalls nochmal zu machen. Das ist dann sicher in der Hektik der vergangenen Tage mit anderen Themen völlig untergegangen. Ja, da bitte ich auch um Nachsicht. Nein, ich habe da kein Problem mit, deshalb frage ich, aber ich habe das ja auf der Piratenpartei-nrw.de geschrieben, also vorsätzlich auf die private Interesse, sage ich, mit Anführungszeichen. Aber ich schicke dir nochmal. Gerne. Aber ja. Ich, wenn du Unterstützer brauchst, für was? Für einen Finanzantrag oder was? Was auch das? Ja, für einen Finanzantrag für über ca. 200 Euro. Und es geht sich um eine AG-WGE-Tour mit externen Veranstaltern. Unter anderem finden die auch in Aachen und dergleichen statt. Und dort habe ich auch reingeschrieben, dass ich auch eventuell was in Duisburg machen möchte in dieser Angelegenheit. Ich gehe mal davon aus, dass wir uns am 30. April einigen werden, sage ich mal. Okay, ja, muss ich mir angucken. Ja, ist ja DIN A4-Seite und ich steht alles schön aufgeschrieben da. Einen Unterstützer habe ich schon aus Rheinland-Pfalz. Ich hätte gerne welche aus Nordrhein-Westfalen. Ich habe mir noch zwei Mailadressen aufgeschrieben hier aus NRW. Ich habe noch eine dabei gerichtet gerade. Ich schreibe nochmal und dann gucke ich. Hier stehe ich nochmal auf deine Piratenpartei-Adresse und dann gucken wir mal weiter, ne? Danke. Ja, nicht so schnell. Warum schickst du das an mich? Warum schickst du das nicht an den Vorstand? Ja, dann wird das ja als Antrag gewertet. Dadurch habe ich meine Unterstützer noch nicht zusammen. Man kann auch so an den Vorstand schicken. Das muss nicht ein Antrag werden. Ja, das kannst du auch. Das kann ich. Das mache ich natürlich auch. Machen wir das so, dann schicke ich das erstmal als Information und dann könnt ihr mir ja eine Antwort schreiben. Machen wir das so? Naja, ich meine, vielleicht finden sich dann Leute aus dem Vorstand. Es muss ja nicht ich unbedingt sein. Kann ja auch jeder andere sein, theoretisch. Ja, ich schicke ihn dann mal an den Vorstand und ist erstmal nur eine Vorabinformation. Machen wir das so? Ja, klar. Ja. Gut, machen wir das so. Danke. Also nur zur Grundsatzinformation, was an Vorstand Piratenpartei-NRW geschickt wird, das kommt in der allgemeinen Kühe an und wenn das dann ein Antrag ist, dann wird das quasi ein Antrag umgewandelt. Wenn es kein Antrag ist, dann wird es auch keiner. Man kann dann auch einfach so auf diese Mail antworten zum Beispiel. Also so wie es geschrieben ist, ist es ein direkter Antrag. Ja, wenn du nicht hinschreibst, es soll ein Antrag werden, dann wird es auch keiner. Dann reden wir da so erstmal drüber. Wir sind alle gespannt, was kommt. Okay, dann sind wir jetzt bei der Zeile 500, vielen Dank fürs Protokoll an der Stelle übrigens, bei der Zeile 548, dem Ticket 320923, Aussprache über die AGÖA. Das habe ich mal reingeschrieben, weil ja, ich denke mal, wir haben dann ein Problem. Das sollten wir lösen, wenn wir unsere Webseite sehen. Zum Beispiel, die ja ein Aushängeschild ist von dem, was der Landesverband hier so tut. Dann ist das ein bisschen traurig, dass da so wenig, dass ja so wenig passiert, so wenig neuer Input drauf ist. Ich hätte mal versucht, jetzt gerade zu den Demonstrationen, selbst im Internet, dass da ein Update draufkommt, ein bisschen Übersicht, wo hier werden vier oder fünf, nee, doch am Ende glaube ich sogar acht Locations in Nordrhein-Westfalen, hätte gut gepasst, so ein bisschen Beitrag auf den auf die NRW-Seite draufzupacken, auch nur mit einfachen Hinweisen oder so. Ist zumindest besser als das, was da heute draufsteht, nämlich viel zu alter Text. Ich denke mir, wir müssen einfach damit rechnen, dass jetzt und auch in der weiteren Zeit Richtung Wahlkampf sich mal Leute dahin verirren. Und ja, dann wäre halt schön, wenn ein bisschen neuer Content drauf ist. Selbst wenn der kopiert woanders schon mal steht, aber dass wir einfach hier abgedateten Inhalt halt haben. Und es hat sich leider niemand gefunden, das zu tun. Und ja, das ist der Grund, warum ich das hier mal in den Raum stellen wollte, euch fragen wollte, was ihr so für Vorstellungen habt oder eure Anmerkungen sind, was hier in der Öffentlichkeitsarbeit fehlt. Und vielleicht gibt es auch ein paar Gedanken, wie man das ändern könnte. Da hat jetzt irgendwas, war da irgendwo eine Wortmeldung? Keine Wortmeldung. Also heißt es, hier gibt es jetzt niemanden, der etwas zu dem Thema Öffentlichkeitsarbeit sagen möchte. Seid ihr alle zufrieden mit der Öffentlichkeitsarbeit, wie sie passiert? Marco, bitte. Ja, ich hatte das ja schon mehrfach gesagt. Ich würde vorschlagen, dass ihr das einfach mal konkret ausschreibt, weil es ist ja nicht nur die Webseite, sondern Facebook, Twitter und noch einiges mehr, was deutlich besser betreut werden müsste. Ja klar, Ausschreibung ist ein Weg. Lisa, bitte. Hi, ich kriege das ja auch bei den anderen LVs mit und einige, die sind zwangsläufig auch aufgrund mangelnder aktiver Mitglieder nicht in der Lage, jetzt alle zu regelmäßig zu posten. Die haben das dann aber so eingeführt, dass sie zumindest Bundesthemen, die auch für das Land jeweils interessant sind, dann auf ihrer Seite verlinkt haben. Vielleicht ist das ja eine Möglichkeit, um zumindest mal wieder ein bisschen Bewegung da drin zu haben. Ja, danke für den Vorschlag. So hatte ich mir eigentlich auch vorgestellt, jetzt gerade zu dem Thema Save the Internet, also große Teile vom Bund zu kopieren und einfach nur die lokalen Demos hier reinzusetzen, mit denen auch teilweise auf den lokalen Seiten ja vorhandenen Infos. Wäre halt schön, wenn sich dafür so der ein oder andere oder die ein oder andere findet, da ein Auge drauf hat. Das fand ich tatsächlich sehr schade, dass da niemand war. Jetzt hat Kujo aus Hamm gerade was sagen wollen, ist aber schon wieder verschwunden. Ja, also ich wollte eigentlich sagen, dass Frieden sicherlich keiner ist, aber das Problem wahrscheinlich sich komplett bei den Piraten ja manifestiert, dass die Zeit nicht da ist und man einfach nicht dazu kommt. Also wir kommen hier in Hamm noch nicht mal dazu, unsere eigene Instanz des Blogs zu pflegen. Deswegen habe ich neulich jetzt erstmal einfach eine statische Seite mit einem Link zum Landesverband bei uns draufgepackt. Deswegen die Idee, dass wir vielleicht irgendwelche Themen, die auf Bundesebene vorhanden sind, dass man die erstmal einfach übernimmt, denke ich mal, ist auch ganz, wäre vielleicht ein Ansatz, dass wir ein bisschen Bewegung reinbekommen, wie Vako schon sagte. Aber es ist einfach die Zeit, ne, die fehlt. Genau, und auch da muss es natürlich dann jemand machen, sprich vom Bund übernehmen und hier reinsetzen. Ich denke, ganz klar, wir werden das mit der Ausschreibung machen. Das hatten wir schon vor. Und dann schauen wir mal, was daraus wird. Gut, und das werden wir auch relativ schnell starten. Wir werden nachher in Ö nochmal darauf zurückkommen und gucken, wie wir das verteilen. Gut, dann kommen wir jetzt zu 554, Zeile 554. Habe ich reingesetzt, Save the Internet und nun. Vielleicht ein kurzes Feedback von euch. Hier ist ja quer durch NRW, sind hier auch gerade Zuhörer und vor allen Dingen hatten wir auch eine Veranstalter Bali in Bielefeld und so weiter. Wie ist denn euer Resümee von dem letzten Samstag und was danach kommt noch vor allen Dingen? Also sprich, in vielen Städten waren jetzt noch Demos und stehen vielleicht auch noch aus. Genau, das ist das Thema. Du hast mich ja direkt angesprochen, deswegen fange ich einfach mal an, ohne Wortmeldung. Also wir waren, ich glaube, die kleinste Demo in NRW. Mit nur 1000 Demos, weil wir nebenbei auch noch gegen die Rechten auf die Straße gehen mussten mit dem Bündnis gegen Rechts. Da fehlten uns dann 250 bis 300 Leute, die sonst mit uns mitgelaufen wären. Resümee, super. Geplant war sie für 499, gekommen sind 1000. Die Anlage war zu klein, das wird das nächste Mal anders. Sehr viele Gespräche, sehr viele Neuanmeldungen für unsere nächste Sitzung, also Stammtisch und Co., wo viele kommen wollen. Also ja, viele heißt bei uns 4 bis 5, muss man einfach so sagen. Ebenso die Forderung nach einer erneuten Demo am nächsten Samstag, übernächsten Samstag, 6.9. ist 6.3. ist das, glaube ich. Bevor das Ganze in den Council geht, nochmal Flagge zu zeigen. Ich habe mich ja noch nicht weiter darum gekümmert, wer jetzt alles mitmacht, ob Save the Internet mitmacht oder ähnliches, habe ich noch keine Ahnung. Das müssen wir gleich nochmal besprechen. Aber grundlegend war die ganze Geschichte mehr als positiv. Ja, kann Ähnliches aus Düsseldorf berichten. Also da zusammen mit Save the Internet haben wir es durchgeführt. Selbst Polizei, also 3.000 waren angemeldet, selbst die Polizei hat teilweise von 5.000 gesprochen zur Zeit der Zwischenkundgebung und dann zum Ende haben sich wieder ein paar verlaufen. Das heißt, wenn die 5.000 sagen, waren wir wahrscheinlich 6. Und ja, sehr viel gute Stimmung auch und gerade eigentlich gegenüber Piraten. Linke haben auch gesprochen, aber man war eigentlich voll, natürlich mit Julia ganz klar, aber auch mit unserer Initiative sehr zufrieden, dass wir das halt organisiert haben und an vielen Stellen organisiert haben. Das ist da auch sehr positiv angekommen, weil die Erfahrung im Demo-Organisieren da teilweise ja einfach nicht vorhanden war. Man war sehr dankbar, dass wir das gemacht haben. Bernd, du hast eine Wortmeldung. Ja, Frank, vielen Dank. Also ich möchte es erstmal ausdrücklich bestätigen, was du gerade gesagt hast bezüglich der Erfahrung im Demo-Organisieren. Auch das, was Walli gesagt hat, ist alles völlig richtig. Ich durfte ja über den Bufo bei der Main-Orga mit zugegen sein, also quasi, sagen wir mal, das, was auch immer sich da quasi Main-Orga nennt. Ich war auch in den letzten zwei Wochen dabei, bis zum 23., also bis zur Demo da am Samstag, als dann in der letzten Woche zunehmend auch über Geld gestritten und gefeilscht wurde. Es waren die SPD über die Jusos vertreten, es war die FDP über eine FDP-NAV-Organisation vertreten, es war ein anderer Verband noch dabei, es waren die Grünen dabei über eine Mitarbeiterin aus dem Büro Julia Reda. Ich hatte die Gelegenheit, hatte auch die Ehre, die Abschlussrede in Köln zu halten. Ich war in Köln auf der Demo. Und wie das oftmals so ist, wenn es dann zum Treueschwur kommt und wenn das Portemonnaie rausgelegt werden soll, da haben dann alle, sagen wir mal, eher ein langes Gesicht gemacht. Also das war schon interessant zu sehen, wie sich alle beteiligten Organisationen mit Händen und Füßen dagegen wehren, auch nur irgendeine Mark locker zu machen. Und es hat dann damit geendet, dass ich meine von der FDP-nahen Organisation dann so vorsichtig und schüchtern die Mitteilung kam, ja, hätte lange überlegt und so weiter und wüsste auch die Situation so einzuschätzen und so weiter. Und man wäre dann übereingekommen, dass man doch bereit wäre, diese Organisation, die Demos, die STI, Digital Courage, alles, was damit so dranhängt, mit 300 Euro zu unterstützen. So gemessen an dem, was wir Piraten beigetan haben, über Länder hinweg, über die Kreise hinweg und so weiter, vor Ort also, ist das natürlich ein echter Gag. Man darf nicht vergessen, dass die FDP für schätzungsweise 17 Millionen den Bundestagswahlkampf organisiert hat. Was ich sagen will, ist, ich war dann in der frühzeitig in Köln mit dabei. Ich war auch Ordner dort. Das habe ich mir nicht nehmen lassen. Habe dort aber dann, sagen wir so, zumindest mal den Pirateneinfluss geltend gemacht. Wir waren dort nicht Organisation, sondern STI selber war das. Den Einfluss der Piraten geltend gemacht und dann auch nochmal Einfluss auf Flaggen genommen, weil das gab dann sehr lustiges Zusammentreffen mit den Grünen. Die hatten grünen Flaggen und Europaflaggen dabei und als wir dann die grünen Flaggen einkassiert haben, dann war dann Europa auch nicht mehr so wichtig, dann haben sie sich dann komplett getrollt, dann war auch das Thema nicht mehr so interessant. Ich habe am Ende der Veranstaltung noch die Partei von der Rednerliste runtergeworfen. Auch für die war das, nachdem die dann nicht mehr auf der Rednerliste waren, das Thema völlig uninteressant dann von einem Moment auf den anderen. Das waren schon ganz erstaunliche Effekte. Also diese Veranstaltungen sind zumindest mal in Köln und ich behaupte einfach mal oder schließe dann eben auch auf andere Regionen, auf andere Städte, die werden dann eben von den entsprechenden Organisationen ganz gerne auch als Mitteilungsfläche, als Projektionsfläche genutzt, um sich darzustellen. So, ich habe extra darauf Einfluss genommen, weil ich eben A wollte, dass sich andere da nicht mit unseren Federn schmücken und zum anderen eben, dass die Piraten auch die Position da bekommen, die ihnen aufgrund des Einsatzes, auch des finanziellen Einsatzes halt eben auch zusteht. Es gab hervorragende Resonanz mit STI, also mit den STI-Organisationen vor Ort. Das war eine super Zusammenarbeit, völlig reibungslos, alles sehr, sehr kameradschaftlich. Ich muss auch an der Stelle PR02 danken, der wirklich gute Vorarbeit geleistet hat, gute Vorbereitung in der in der Main Orga mit dem Pascal, da dem, wie soll ich sagen, dem Oberrepräsentanten von STE. Also alles wunderbar. Ich habe bei der Gelegenheit die Organisatoren vor Ort eingeladen, zur nächsten Marina mal zu kommen, dort einfach mal ihre Ideen vorzustellen, mal zu reden, einfach mal auch sich zu vernetzen und so weiter. Das werden wir auch, denke ich mal, auch so durchführen. Es gibt gleichwohl natürlich im Augenblick gibt es die Nachbesprechung der STI in, glaube ich, Mattermost. Es gibt gleichwohl natürlich Irritationen der Organisation, also Organisation ist es ja nicht, dieses Bündnisses, im Zusammenhang mit den Ereignissen der letzten Tage. Man ist da sehr irritiert, wie das jetzt weitergeht, wie, sagen wir, sich STI zu den Piraten positioniert daraufhin, ist noch nicht ganz klar. Das ist auch noch nicht raus, da, wie gesagt, diskutieren die Kollegen noch. Wir rechnen aber damit, dass heute Abend, heute Nacht irgendwann da nochmal irgendwie zumindest mal eine Haltung oder eine Info drüber kommt. Ansonsten kann ich halt nur empfehlen, wir haben extrem viel Geld, extrem viel Zeit da reingesteckt. So, und ich habe einfach ein Problem damit, wenn sich mit unseren Federn quasi die Linke, die Grünen, die FDP, alle, wie sie da irgendwie auftauchen, schmücken wollen, ja, die alle gefragt wurden, die alle Zeit hatten, sich zu engagieren, alle gesagt haben, ja, wir kämpfen für die Sache, das finden wir also gut, aber Kohle geben wir nicht. Ja, müsst ihr verstehen, aufgrund der Umstände, aufgrund der Strukturen, bla bla bla und so weiter. Können wir ja nachher mal drüber reden, aber vorher geben wir nicht. So, man kann da auch, sagen wir so, seine Position geltend machen. Und man kann das auch, man muss da nicht auftreten wie die Axt im Walde, aber man kann den Leuten ganz klar sagen, pass mal auf, Freunde, so war das vereinbart. So finden wir das nicht gut. Oder wir hätten das eher gerne so und so. Das war in Köln auch eine Diskussion. Und ging dann auch. Und das ist einer der Gründe, warum ich mich dann halt eben auch vor Ort für die Piraten einsetze. Okay, danke Bernd. Jetzt hätte ich gleich auch noch was, aber Bali, du hattest mich, glaube ich, auch reingekriegt. Ne? Ich habe eine Wortmeldung geschrieben. Ich sehe nur WM. Wortmeldung, ja. Also, ich habe vorhin schon eine Twitter-Nachricht gelesen, wo... Das muss jetzt nicht von STI komplett gewesen sein, aber doch, es war von Safe Internet. Die hatten gesagt, unterstützt die Piraten, das ist die einzige Partei, die uns jetzt helfen kann. Also, da war schon eine Twitter-Nachricht. Das war kurz vor der Vorstandssitzung. Ich müsste es jetzt gleich raussuchen. Das andere ist, was mich jetzt auch interessiert, du bist ja dann mehr in der Main Orga drin und hast auch zu PR02 Kontakt. Wie stehen die denn oder wie stehen wir denn dazu, am übernächsten Samstag nochmal auf die Straße zu gehen? Weil ich werde es gefragt und es ist ein interessantes Thema und ja, da sind meine Fragen offen. Also ich habe theoretisch kein Geld mehr. Ich hatte ja gesagt, dass ich die Sache so wichtig finde, auch die dieses Bündnis auch so wichtig finde, auch für die Idee der Piraten, auch für die Kernidee der Piraten, dass wir das natürlich unterstützen. Das haben wir ja so angekündigt, das werden wir ja auch machen. So, jetzt das Ganze am 6. nochmal zu machen, gibt natürlich auch finanzielle Probleme bei uns. Also da kann ich nicht einfach nochmal irgendwie in den Keller gehen und den dicken Geldsack raufholen. Das muss man gucken. Ich bin mir nicht sicher, ob in all den Städten nochmal, in all diesen Städten nochmal demonstriert wird. Ich habe von den größeren Städten gelesen, bei denen wir halt auch dann nochmal als Organisatoren direkt auftreten. Ich möchte es auch nochmal ganz deutlich sagen, da wo wir Organisatoren sind, also wir die Demo anmelden, ja, da haben wir auch Hausrecht. Da haben wir auch dann die Möglichkeit zu sagen, bis auf Piratenflaggen verschwinden alle Flaggen. Und dann können die dreimal im Strahl kotzen und es dreimal scheiße finden, ja. Das ist mir dann auch völlig wurstegal. Ich habe in Köln halt auch miterleben müssen, wie ein, ich sag mal, weltbekannter Linker, der seinerzeit auch im Landtag für die Piraten waren, dann eben aufgrund der, ja, Verbindungen zu dem Bündnis-STE oder zu dem Personen-STE halt dann eben auch sich produzieren durfte auf der Bühne und eine Rede halten durfte. So. Und das, obwohl die Linken natürlich auch nichts dabei getan haben. Also ich bitte da auch nochmal, auch ganz einfach mal die Position dann eben geltend zu machen. Da, wo wir Demo anmelden, haben wir auch die Möglichkeit zu sagen, okay, Piratenflaggen sind erlaubt, alle anderen nicht. So, das ist dann einfach so. Egal, was die anderen denken, sagen oder tun. PA02 kann über den 6.4. sicherlich mehr erzählen. Ich sehe, der ist gerade in dem Zuhörerraum. Ich würde ihn einfach bitten, dazu was zu sagen, weil dazu bin ich eigentlich, ehrlich gesagt, zu wenig informiert. Das wäre eine Maßnahme. Der hört wahrscheinlich nicht zu, der hört Musik über sein iPhone. Ja, der genau. Ist auch stumm gestellt. Ja. Also 6.4., der ist hier auch Thema in Düsseldorf. Mein Punkt dazu, wenn sich tatsächlich rauskristallisiert, man weiß aber nicht, wie fest das steht, dass diese Abstimmung im Rat am 9.4. stattfinden soll, wäre ich auch dafür, den 6.4. zu unterstützen. Es kann sich natürlich immer noch wiederum ein bisschen ändern. Aber wenn der Termin so bestehen bleibt, ist das ein gutes Date. Außerdem ist in der darauffolgenden, also in dieser kommenden Woche dann nach dem 6.4. nochmal EU-Parlament. Und ich meine, obwohl die Tagesordnung noch nicht feststeht, da ist auch die Geschichte Terror Content Filter Thema im Parlament. Insofern wäre das eine sehr gute Gelegenheit, insgesamt nochmal sich mit der Filterthematik auch im Rahmen einer Demo zu beschäftigen. Und wir werden hier in Düsseldorf jetzt am Samstag, jetzt kommenden, also übermorgen, eine Mahnwache, eine Kundgebung stehend in der Altstadt machen. Zur Lage. Genau, zur Lage. PA02 ist im Sprechenraum. Ich bin am Dreist. Gut, bitteschön. STI hat mir bisher nur gesagt, dass sie bestimmte Demos anmelden wollen. Ich gehe davon aus, dass die Piraten dann weitere Demos anmelden dürfen. Also sie wollen Hamburg, Karlsruhe, München, Berlin, Frankfurt, Köln anmelden. Das ist schon mal nicht wenig. Okay, dann werde ich morgen zum Amt gehen und würde für mich und meine Leute Bielefeld anmelden, weil die Leute fordern das. Aber das können wir gleich noch besprechen. Ja, für Düsseldorf ist dann natürlich eine Überlegung, wenn Köln ist, war zwar mir am letzten Samstag erleichtert. Ich hatte mit weniger als den angemeldeten 3.000 gerechnet. Das sind dann halt doppelt so viel gewesen. Ob das jetzt nochmal so ist, wenn Köln aktiv wird, ja, wissen wir wahrscheinlich auch erst später. Okay, gibt es sonst noch was zu Safe Internet von DFPR02? Nein. Ich dachte nur, weil du im Sprechenraum bist. Oder möchtest du noch was anderes sagen? Wenn du schon mal da auch bist. Nicht, aber ich wollte euch, wurde aufgefordert, von meinem Schatzmeister in den Sprechenraum zu gehen. Und dann bleibe ich dann, bis ich nicht mehr gebraucht werde. Vielen Dank, dass du uns die Info über die vorgesehenen Demos gegeben hast. Dankeschön. Genau, danke. Wir sind doch alle unserem Schatzmeister hörig. Wirfen so ein schlechtes Licht. Nein. Das besprechen wir gleich noch. Ich wollte jetzt auch nicht die Sitzung unnötig in die Länge ziehen. Wir sind am Ende. Ich hatte eben gesagt, dass es noch eine Info gibt über eine Bürgerbegehren in Felbert. Ich stelle hier zu meinem Entsetzen fest, dass ich nur einen Facebook-Link habe. Ich musste auch nochmal mit den Kollegen in Felbert reden, was sie sich da überlegen. Ich setze, Moment, gerade sind alle Pads weg, komplett wieder. So, jetzt aber. Die haben tatsächlich nur noch 14 Tage, eine Menge Unterschriften zu sammeln und sind aber da sehr erfolgreich bisher, was die Wahrnehmung angeht in Felbert. Da geht es darum, Felbert hat tatsächlich kein Kino und es geht um ein leerstehendes eine leerstehende Immobilie, die dahingehend umgebaut werden könnte. Und da gibt es viele Felberter, die da begeistert sind. Die brauchen aber unbedingt Unterstützung, damit sie die geforderten knapp 5.000 Unterschriften zusammenbekommen. Und deswegen würde ich hier anwesende im Umfeld, im Umkreis von Felbert wohnende Piraten bitten, sich doch da mal umzugucken und Felbert vielleicht zu kontakten, wie sie da helfen können. Und vor allen Dingen jetzt die kommenden Wochenende, also jetzt Samstag, Sonntag und darauf die Woche Samstag, Sonntag, wird da jede helfende Hand gebraucht, um Unterschriften zu sammeln. Man kann sich sicher sein, hat Thomas gesagt, dass die Menschen unterschreiben wollen. Man muss sie nicht überreden. Es fehlen einfach die Leute, die Zettel verteilen und sag mal jetzt den Rücken hinhalten und den Kugelschreiber, damit die Leute ihre Unterschrift abgeben können. Ja, bitte. Ja, ich wollte nur darauf hinweisen, dieser Facebook-Link, der bringt mich also zu einer Demo auf dem Heumarkt, irgendwie gegen Mieten und so weiter. Scheint also nicht ganz der korrekte Link da zu sein. Weil ich klicke sowas halt auch an, ne? Weil ich ist das peinlich? Ja, auch interessiert bin. Nee, du hast völlig recht. Weil das ist eigentlich das zweite Ding, was ich aber eben ganz vergessen habe. Das ist der Hinweis auf den 6.4., wo unter anderem Kölner Piraten, aber auch andere eine Demo machen zum Mieterwahnsinn. Das gehört eigentlich ganz woanders hin. Das habe ich eben vergessen. Hilfe. Ja, das wird ja dann wunderbar mit der Selbst-Internet-Demo kollidieren. Guck mal, ob ich da, wo ich jetzt den Felberter-Link habe. Kleine Sekunde. Ich habe da mal was vorbereitet. Genau, nehmen wir das so. So, jetzt gleich die Info zu der Kölner Geschichte noch. So, ich habe jetzt einfach mal reingepostet, die müssen wir noch ein bisschen formatieren, der Aufruf der Kölner Piraten, sich daran zu beteiligen, wer halt am 6.4. auch was gegen den Mieterwahnsinn tun möchte. Entschuldigung, dass das jetzt hier unten reingerollt ist. So, das waren die beiden Sachen zu laufenden Aktionen, wo auch Piraten beteiligt sind. Gibt es denn jetzt hier von euch noch Dinge zu berichten oder zu besprechen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann kommen hier jetzt noch die Anmerkungen nochmal zu merken für die nächsten Infostände zur Europawahl und so weiter. Die bitte in den Infostandkalender einzutragen, damit ihr dann auch versichert seid, falls da etwas passiert, was hoffentlich aber nicht der Fall sein wird. Und noch ein Hinweis, sich jetzt gleich vielleicht, wenn man Lust hat, mit dem CDF zu beschäftigen. Da werden nämlich tatsächlich bei Maybrit Illner einige Leute über das Thema Jugend demonstriert, Politik ignoriert sprechen. Allerdings, sage ich mal, wenn ich die Gästeliste jetzt vorlese, was ich nicht tue, dann kann einem eigentlich die Lust daran vergehen, dazu zu gucken. Weil Peter Altmaier muss ich bei so einer Geschichte einfach nicht hören. Und Eckhard von Hirschhausen ehrlich gesagt auch nicht. Also ich denke, das kann man sich auch sparen. Aber wer das nicht, wer noch Leid ertragen kann, der kann da gerne reingucken. Fängt in 10 Minuten an. Okay, dann 22.08 Uhr, würde ich sagen, schließe ich die Sitzung. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und die nächste Sitzung wird stattfinden am 11. April und wieder um 20.30 Uhr. Bis dahin. Tschüss und vielen Dank für das Protokoll und für die Vorbereitung der Sitzung. Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East meets West unter Creative Commons.